Kolumne aus dem Oktoberheft Krieg und Frieda. In den 70ern des letzten Jahrhunderts hatte das Viertel rund um die Hamburger Reeperbahn einen Paten, Wilfried Schulz, genannt Frieda. Frieda sorgte im Verein mit der Schmiere, wie man die Polizei hier nennt, für jene Ruhe und Ordnung, auf die sein Geschäft, das Neppen von Touristen in Puffs und Glücksspielstätten, angewiesen war. Friedas außergesetzliche Rechtsordnung rettete viele Leben zu erträglichen Kosten. Angestellte, die ihren Chef mit der Drohung zu erpressen versuchten, bei der Schmiere zu singen, wurden, wenn sie es taten, von der Polizei abgewiesen, dem Betreiber des Etablissements gemeldet und von diesem verdroschen. Gingen sie damit erneut zur Polizei, konnte geschehen, dass die Beamten eine Portion Prügel nachlegten. Hätte die Polizei die Anzeigen aufgenommen und bearbeitet, wie das Gesetz es befiehlt, wäre mancher Wirt eines Casinos oder Bordells in Versuchung geraten, den Erpresser die Elbe abwärts schwimmen zu lassen, mit den Füßen voraus. An Frieda und sein St. Pauli muss ich denken, wann immer eifrige Journalisten die Notwendigkeit entdecken, irgendwelche Potentaten, weil es bei ihnen so gar nicht rechtsstaatlich und demokratisch zugeht, zu stürzen, sie einzusperren wie Mubarak, totzuschlagen wie Saddam Hussein und Gaddafi oder sonst wie umzubringen wie Milosevic und demnächst, so Allah doch noch will, Assad. Dass keiner von denen nach Prinzipien regiert hat, wie sie die darum zivilisiert genannte Welt an ihren Feiertagen hochhält, dass sie sie einhält, lässt sich nach den Millionen im Namen von Freiheit und Demokratie in Vietnam, Chile, Panama, Grenada, Irak, Afghanistan und so weiter ermordeten, ja schlecht sagen, ist offenkundig. Offenkundig wie der Befund, dass die Beseitigung der Potentaten den Bewohnern ihrer Staaten in den wenigsten Fällen zum Segen gereicht hat. Und wo doch einmal es durch einen der Hitze des Gefechts geschuldeten Kollateralnutzen geschah. Ganz wie auf St. Pauli. Dem von sozialdemokratischen Saubermännern vertriebenen Wilfried Schulz folgten die jungen Wilden von der GmbH und der Nutella, der Wiener Peter und der Auftragskiller Werner Pinzner, der 14 Leute umbrachte, darunter im Gerichtssaal den Staatsanwalt. Ein Höhepunkt in der Kriminalstatistik von St. Pauli war erreicht, als albanische Banden die Meile übernahmen, bis man auf die Idee kam, den Zuhältern das Kosovo als eigenen Staat zu schenken. Heute ist St. Pauli vordem ein Ort, an dem Leute Zuflucht fanden, die aus ethnischen oder sozialen Gründen auf mehr Liberalität angewiesen waren, als die Pfeffersäcke von Othmarschen und die Studienräte von Eppendorf übrig hatten. Ein Tummelplatz der Immobilienspekulanten, dessen Reste sündiger Meile den Touristen vorgeführt werden, wie Paviane bei Hagenbeck. Solch triste Zukunft bleibt dem Irak, Afghanistan und Syrien leider erspart. Wie ein Vergnügungsviertel, das seine Anziehungskraft dem Ruch des Verbotenen verdankte, nicht mit dem Strafgesetzbuch unterm Arm betrieben werden konnte, lässt sich eine Bevölkerung, die nicht genug zu fressen hat, nicht regieren wie die reichen Gesellschaften des Nordens. Und selbst von denen raunt der Leitartikel, sie drohten in der jüngsten Krise, Zitat, den sozialen Zusammenhalt zu verlieren und mit ihm jenes Minimum an Duldsamkeit der unteren Millionen, auf die die ober 10.000 für deren demokratische Ausbeutung nicht verzichten können. Setze einer die Deutschen auf halbe Ration und der Platz der Republik vor dem Berliner Reichstag würde zu einem Platz der Befreiung, arabisch Midan at-Tahrir. Natürlich wollen das die paar honorigen libyschen, ägyptischen, syrischen Studenten, Literaten, Anwälte und Geschäftsleute, die, oft aus dem amerikanischen, britischen oder französischen Exil, zum Widerstand aufrufen, nicht wahrhaben. Doch immer und überall werden sie nach wenigen Tagen, an denen sie, die gebildete, eloquente Avantgarde der Rebellion, vor den Mikrofonen und Kameras von CNN, BBC und ARD Reklame für den Anbruch besserer, demokratischer Zeiten machen, vom Siegeszug der Glaubenskrieger überrollt. Wie der Irak, dessen liberaler Opposition George W. Bush vor 10 Jahren den Gefallen tat, Saddam Hussein zu stürzen, geraten am Ende die Staaten deren kleine bürgerliche Oberschicht einen Fuß in die Moderne hatte setzen wollen, aus dem Regen unter Umgehung der Traufe direkt in die Jauche. Wie viele Ägypter und Libyer jenseits der islamistisch-dschihadistischen Massen heute wohl gnädiger über Mubarak und Gaddafi urteilen als zuvor. Wer gedacht hat, die USA und ihre Verbündeten würden aus einer Geschichte, die beispielsweise in Afghanistan nach 30.000 Toten, 3.000 davon Soldaten der Invasionstruppen, dem Abzug der amerikanischen Soldaten und der deutschen Brunnenbauer damit enden wird, dass die Taliban wieder die Macht ergreifen, die Lehre ziehen, dass ihre Kriege in diesen Weltgegenden jedenfalls nicht die Erfolge haben, von denen in Botschaften des Präsidenten an die Nation oder in Weihnachtsansprachen der Bundeskanzlerin die Rede war, hat falsch gedacht. Dem Fiasko von Bagdad und Kabul noch nicht entkommen, bereiten sie schon die nächsten vor. Warum? Weil sie müssen. Die Krise des Systems von Wirtschaft und Gesellschaft blockiert das Politische, das auf ihm basiert. Mühsam hält es sich durch das Drucken von Geld in Bewegung. Die großen Erwartungen, die man an die sogenannten Schwellenländer Brasilien, Indien und China geknüpft hatte, ihr fabelhaftes Wachstum werde dem Weltkapitalismus neues Leben spenden, schnurrt von Quartal zu Quartal zusammen. Mit letzter Kraft versucht die Politik, die nichts mehr für die Massen tun kann, wenigstens die Eliten bei Laune zu halten. No, they can't. Der Hoffnungsträger Obama trägt eine seiner Hoffnungen nach der anderen zu Grabe. Keins seiner Versprechen durfte er halten. Zu tun, was er getan hat, hätte es seiner nicht bedurft. Nicht einmal den heiligen Schwur, das Folterlager in Guantanamo zu schließen, ließ man ihn einlösen. Wenn aber zu Hause nichts mehr geht, lässt man, schon damit es nicht gleich jeder merkt, draußen in der Welt was abgehen, koste es, was es wolle, und sei es der Tribut gar Schützenhilfe, und sei der Tribut gar Schützenhilfe für die Al-Nusra-Front, den Ableger von Al-Qaida, der den Kampf gegen das syrische Regime dominiert. Hauptsache, es geht rund, und das auf einem Feld, auf dem die USA, so bankrott sie nach den Maßstäben, die der deutsche Finanzminister an Südeuropa anlegt, auch sind, mehr aufzubieten haben als alle anderen. Ihr zwischen Vietnam und Irak ruinierter Ruf erlaubt ihnen einen Umgang mit der Wahrheit, dem das Adjektiv ungeniert schmeichelt. So konnten die alten Lügen, mit denen für den Überfall auf den Irak mobil gemacht worden war, Saddam Hussein habe jüngst bedeutende Mengen Uran in Afrika zu kaufen versucht, auch sei er im Besitz von Massenvernichtungswaffen, als Blaupausen für die neuen Lügen dienen. Dass sie wie jene leicht zu durchschauen waren, musste ihren Erzählern nicht so unwillkommen sein, wie es dem Leitartikel erschien, enthielt gerade dies doch die Botschaft: Wir werden tun, was wir wollen, und die Welt, der das nicht gefällt, kann uns mal. Assad ist, wie alle, die Militär kommandieren, ein Mörder. Aber ein Selbstmörder? Und das hätte er sein müssen, um vor den biologischen und den elektronischen Augen der Welt den Einsatz von Giftwaffen zu befehlen. Die Beweise, die Obama, Cameron und Hollande herbeilogen, waren allesamt von der Qualität jener mehr, die der Chef des Bundesnachrichtendienstes, ein Gerhard Schindler, als, Zitat, einen bisher unbekannten Beweis, wie es der Spiegel nannte, auftischte. In einem vom BND abgehörten Gespräch mit der iranischen Botschaft habe ein hochrangiger Funktionär der Hisbollah den Einsatz von Gift eingeräumt. Assad seien die Nerven durchgegangen, mit dem Befehl für den Giftgaseinsatz habe er einen großen Fehler gemacht. Wie lange es wohl dauern wird, bis auffliegt, dass die Meldung auf einer fehlerhaften Übersetzung des Gesprächs basierte? In Wahrheit, wird es heißen, habe der Mann von der Hisbollah gesagt, der Befehl, Giftgas einzusetzen, wäre ein großer Fehler, den Assad nur begehen könnte, wenn er die Nerven verlöre. Und wie lange wird es dann noch dauern, bis herauskommt, dass die falsche Übersetzung nicht der weltbekannten Unfähigkeit des Pullacher Personals zu verdanken war, sondern einem Auftrag aus dem Bundeskanzleramt? Mitten in die Lügen von Obama, Cameron, Hollande und Merkel hinein stellte Dennis McDonough, Staatschef des Weißen Hauses, sich selber im Senders CNN die Frage: Haben wir nun unwiderlegliche, über jeden vernünftigen Zweifel erhabene Beweise? Die Antwort, soweit sie nicht schon in der Frage steckte, war, dass das egal sei. Dies, sagte McDonough, dies ist kein Gericht und so arbeiten Geheimdienste nicht. Assad ist dafür verantwortlich, man sollte ihm das zurechnen. Punkt. Das sage der gesunde Menschenverstand. Und was der, soweit er im Weißen Haus spukt, so sagt, reicht aus, einen Krieg anzufangen. Ihren Höhepunkt erreichte die Farce, als der Vietnam-Veteran John Kerry auf die Frage, ob Assad einen US-Angriff noch abwenden könne, die Antwort gab: Sicher, er könnte jede einzelne Chemiewaffe in der nächsten Woche an die internationale Gemeinschaft übergeben. Jede ohne Verzögerung und die Erlaubnis erteilen, sie vollständig aufzulisten. Aber das wird er nicht tun, das wird nicht geschehen. Kaum machte die Meldung die Runde, dementierte das State Department, Kerry habe das nur als rhetorisches Argument gebraucht. Er habe damit nur sagen wollen, dass man Assad nicht trauen könne. Aber gesagt war gesagt, der russische Außenminister nahm Kerry beim Wort, holte die Bereitschaft der syrischen Regierung ein, alle Chemiewaffen abzugeben. Über Nacht war Obama allein zu Hause. Zuvor schon hatte sich abgezeichnet, dass das Repräsentantenhaus dem blockierten Präsidenten den militärischen Befreiungsschlag so wenig erlauben würde, wie in seiner ersten Amtszeit die allgemeine Krankenversicherung. Grund war in beiden Fällen »The Economy, stupid«. In einem Brief an den Sprecher des Repräsentantenhauses hatte Finanzminister Jacob Lew im August mitgeteilt, dass die USA in diesem Oktober die Schuldengrenze von 16,7 Billionen Dollar, etwa 12,5 Billionen Euro, erreichen werden. Das sind 108% des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich, die Verschuldung des Krisenlands Spanien liegt bei 92%. Wenn das Limit erreicht ist, darf die Regierung keine weiteren Kredite aufnehmen. Lew fordert die Abgeordneten auf, die Schuldengrenze anzuheben, um die Zahlungsfähigkeit der Regierung zu erhalten. Mit der Einsparung von 85 Milliarden Dollar, die der Präsident verordnet hatte, ist das Limit nicht einzuhalten. Wäre Krieg, würde die Weigerung, die Schuldengrenze auszusetzen, eine un-American Activity. Von 2003 bis 2013 hat der Krieg im Irak die USA 812,6 Milliarden Dollar gekostet, der in Afghanistan 643,4 Milliarden. Nicht enthalten ist darin der reguläre Sold, enthalten sind die Zulagen für den Einsatz an der Front. Die genannten Zahlen sind eine Addition der Haushaltsmittel, die der Präsident beantragt hat. Wer, wie der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, bis 2000 Chefökonom der Weltbank und für die deutsche Wochenzeitung Zeit, der Zitat bedeutendste, kreativste und einflussreichste Wirtschaftswissenschaftler, alle durch den Krieg verursachten Kosten recherchiert, kommt allein für die ersten 5 Jahre des Irakkriegs auf 3 Billionen Dollar. Der Schluss, dass die USA sich Kriege dieser Preisklasse nicht leisten können, ist naheliegend, aber vorschnell. Das Geld wird ja nicht verbrannt oder in der irakischen Wüste verbuddelt. Es bleibt zum größten Teil im Land, geht für Rüstungsgüter an den militärisch-industriellen Komplex, ein wenig auch an die Soldaten und ihre Hinterbliebenen, ist also auch ein Konjunkturprogramm nach Art des John Maynard Keynes, bestehend aus sehr viel staatlicher Investition in die Privatwirtschaft und ein bisschen Stärkung der Kaufkraft. Bei Redaktionsschluss sieht es so aus, als sollte dieses Konjunkturprogramm an Putin und Assad scheitern. Dabei ist es ja dann auch geblieben. Verloren haben die USA den Krieg, den sie nicht in Gang haben bringen können, in jedem Fall. Deutlicher als je zuvor wurde der Weltmacht demonstriert, was die Welt von dieser Macht hält und wer noch auf ihr Kommando hört, nämlich nicht einmal mehr die Briten. Im Auswärtigen Amt zu Berlin dürfte der eine oder andere Korken geknallt haben.